Kundgabe 2302. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.04.1942. Herz- und Verstandesdenken. Wahrheit. In der Erkenntnis stehend wähnt sich jeder Mensch, der eine Anschauung vertritt, die er sich verstandesmäßig gebildet hat. Es braucht jedoch nicht immer diese Anschauung der Wahrheit entsprechen. Gott gab dem Menschen Verstand und freien Willen. Er gab ihm aber auch ein Herz. Solange der Verstand ohne das Herz eine geistige Frage lösen will, wird er schwerlich der Wahrheit nahe kommen. Denn die Wahrheit geht von Gott aus und kann nur vom Geist entgegengenommen werden, nicht aber vom Körper, der doch Materie ist. Verstandesdenken ist lediglich die Funktion des Körpers. Das Herz aber ist Sitz aller Empfindungen. Das Herz birgt auch den göttlichen Liebesfunken in sich und somit den Geist, der da Anteil ist von Gott. Ein Gedanke, der geboren ist im Herzen, dessen Ausgang also der göttliche Geistesfunke ist, wird auch immer Anspruch auf Wahrhaftigkeit haben. Denn der Geist vermittelt nur reinste Wahrheit. Ob aber der Gedanke im Herzen geboren ist oder nur Produkt des Verstandesdenkens ist, das hängt von der Liebefähigkeit des Herzens ab. Je tiefer der Mensch lieben kann, das heißt, den Zusammenschluss erstrebt mit Gott durch Wirken in Liebe, desto klarer werden die Gedanken aus seinem Herzen emporsteigen und dem Menschen zum Bewusstsein kommen. Denn es sind diese Gedanken geistige Kraft, die den gottverbundenen Wesen entströmt und dem Herzen dessen zuströmt, der sich gleichfalls Gott verbindet durch die Liebetätigkeit. Während das Verstandesdenken lediglich die Funktion der körperlichen Organe ist, also ein Nützen der dem Menschen zugehenden Lebenskraft, die auch der Mensch nützen kann, der ohne Liebe dahin lebt, das heißt, dessen Herz wenig liebefähig ist. Es muss also getrennt werden, Verstandesdenken und Herzdenken. Letzteres wird immer die Wahrheit zu Wege bringen, während das Verstandesdenken nicht Wahrheit zu sein braucht, wenngleich von gut entwickeltem Verstandesdenken gesprochen werden kann. Nur die Liebe ist entscheidend, das heißt, maßgebend für die Wahrheit. Es ist der Mensch über das Wesen des Gedankens zu wenig informiert und darum wird ihm dieser Unterschied nicht klar. Der im Herzen geborene Gedanke hat mit dem verstandesmäßig gewonnenen Geistesgut nur das eine gemein, dass auch er dem Gehirn zugeführt werden muss, um dem Menschen ins Bewusstsein zu dringen. Und das lässt den Menschen zu der Annahme kommen, dass jeglicher Gedanke im Gehirn seinen Ursprung hat, also verstandesmäßig erzielt wurde. Es ist jedoch das Gedankengut eines liebenden Menschen, also eines Menschen, dessen Leben ein ständiges Liebeswirken ist, ganz anders zu bewerten als das pure Verstandesdenken eines Menschen, der wenig liebefähig ist. Es wird Ersteres der Wahrheit nahekommen, während Letzteres keinerlei Garantie bietet für Wahrheit und Wissen. Denn die Wahrheit behält Gott sich selbst vor und erteilt sie nur denen aus, die ihn anerkennen, ihn begehren und dies durch Wirken in Liebe bekunden. Folglich wird ungezweifelt das angenommen werden können als Wahrheit, was einem liebenden Herzen entströmt. Denn es sind solche Gedanken einer gewissen Kontrolle unterworfen, durch die im Wissen stehenden geistigen Wesen, denen das Vermitteln der Gedanken obliegt und die darum gewissenhaft darüber wachen, dass der Mensch im rechten Denken steht. Denn durch seine Liebetätigkeit erwirbt sich der Mensch das Recht und den Anspruch auf den Beistand der Lichtwesen, die den Menschen nun schützen vor Gedanken, die der Wahrheit widersprechen. Amen.